Dies sind unsere aktuellen Themen. Seniorenwohngemeinschaft in Eistrup geplant, Vorbereitungen für Joint Corporation 2016 und Liebenau muss zum Tabellenzweiten. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Morgen. Auf dem Gelände der alten Sparkassengeschäftsstelle an der Bahnhofstraße in Eistrup soll eine Seniorenwohngemeinschaft gebaut werden. Entstehen sollen 8 Wohnungen, Garagen sowie Räume für eine Tagespflege. Diese sollen bis Sommer 2017 bezugsfertig sein. Die insgesamt 4 Häuser sollen so zueinander ausgerichtet werden, dass dazwischen eine Art Marktplatz entsteht. Die Kosten für die Um- und Neubauten liegen bei rund 3 Millionen Euro. Die Vorbereitungen für die diesjährige Übung Joint Corporations der Bundeswehr haben bereits begonnen. Bereits zum 4. Mal wird diese Übung der zivil-militärischen Zusammenarbeit vom 21. bis zum 28. Oktober im hiesigen Landkreis stattfinden. Die Anzahl der beteiligten Nationen ist schon zum jetzigen Zeitpunkt ein neuer Rekord, freut sich Kommandeuroberst Wolfgang Paulik. Diese Übung hat sich zu einem Leuchtturm entwickelt. Mittlerweile sind es jetzt 14 Nationen, die sich angemeldet haben für dieses Jahr. Letztes Jahr waren es 13 Nationen. Dieses Jahr sind es bereits 14 und wir sind mit einigen noch im Gespräch. Es werden also wahrscheinlich auch noch mehr Nationen dran teilnehmen. Also ich freue mich jetzt schon wieder auf den Oktober diesen Jahres, auf unsere Übung Joint Corporation 16. Am Dienstagmorgen musste der Hausmeister der Langendammer Realschule diverse Farbschmierereien am Schulgebäude in der Ostlandstraße feststellen. Mehrere Gebäudeteile wurden mit über 20 Schriftzügen und Symbolen in roter und schwarzer Farbe besprüht. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag 17 Uhr bis Dienstag 6 Uhr. Die Polizei Nienburg hofft nun auf Zeugenhinweise. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. In der Handballverbandsliga musste SV Aue Liebenau an diesem Wochenende nach Burgdorf. Die dortige Drittvertretung ist aktuell Tabellenzweiter und somit klarer Favorit. Dennoch, für Trainer Carsten Thomas und seine Liebenauer Jungs ist es eine entspannte Aufgabe. Man steht gesichert im oberen Tabellenmittelfeld. Je länger du dran bleibst, vielleicht werden sie dann doch mal nervös und du kriegst eine Chance, daran überraschend was mitzunehmen. Und wenn wir ein gutes Ergebnis holen, ist das für uns ja in Ordnung. Wenn wir einen Punkt holen, ist es super. 2 Punkte ist dann ein Traum. Und wenn du da knapp verlierst, ist auch noch alles in Ordnung. Also wir können da jetzt wirklich ganz entspannt hinfahren. Ist natürlich auch mal ganz schön, wenn du so viele Spiele mal hast. Beginn der Begegnung ist Samstagabend um 19 Uhr. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.